Körpers halt. Zieh die Straße in deiner Stadt, wenn die Sonne untergeht, wenn das Mark aus deinen Fächern riecht, ist es für dich zu spät. Spürst du die Jagd in deinem Körper nicht, dann was suchst du halt, und du hörst ein Geräusch, das dich hoffen lässt. Schiebel auf den Fall. Der Gang muss schiebeln auf den Fall. Geh dir unter die Haut. Deine Gegend marschieren, wo sie schreien, da wird raus. Der Gang muss schiebeln auf den Fall. Geh dir unter die Haut. Gehen jetzt marschieren, wo sie schreien, da wird raus. In die Lichter der Straße und wirf du den Gästen hin. Der ist verletzt. Der Gang muss schiefeln auf das Fall. Gnade!